kommt hier rein. Wenn sogar mitbringen wollt. Einmal, ob der noch Zucker oder Milch reinkommt. Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Nimm ich erstmal so mit. Ne? Das können wir immer noch. Ja, weil ich muss jetzt, ich komme dann mal rein, mal gucken. Ja. 1,60 € macht dann noch. Schon wieder? Immer noch, das hat doch ganz aufgehört. Das habe ich auch hier genommen. Wie kommt denn das? Na, das ist aber auch schlimm, ist das. Ich sehe schon noch Kaffee. Ja, ich glaube, da kommt das nicht ganz so hart dabei. Nein, die habe ich ausgemacht, die Bimba. Die muss eigentlich auch sein. Ich habe die nicht angemacht mehr. Und einmal das Mohnrote mit dem Ei war da. 2,45. 45 Cent, bitte. Was kostet denn das Wasser da eben? Was kostet das Wasser? 1,60 mit Pfand. Wasser dazu? Das ist aber jetzt ohne Kohlensäure. Das kaufe ich auch mit, aber wirklich genügend. Und Amerikaner. Amerikaner?